Kennst du das, wenn du alleine bist und dir eigentlich nichts mehr wirklich gewiss ist? Du hast alles abgebrochen, gesagt, ich muss hier weg. Doch nun sitzt du da in deinem neuen Bett und du fragst dich, war das richtig so? War die Entscheidung falsch? Wirst du damit froh? Und in solchen Stunden denk ich nur an dich. Ich sehe vor mir dein lächelndes Gesicht. Ich kann deine Stimme hören, die zu mir sagt, es ist richtig, dass du es wagst, dass du es wagst. Ich tat auf stark, war stets gewiss, ich wär bereit. Doch ich konnte nicht dir immer zeigen, wie gut du warst. Dir nie sagen, wie sehr ich dich mag. Doch nun bist du zu weit weg von hier. Was bringt die Zeit? Treibt sie dich zu mir? Und in solchen Stunden denk ich nur an dich. Ich sehe vor mir dein lächelndes Gesicht. Ich kann deine Stimme hören, die zu mir sagt, gib nicht auf, egal was an dir nagt, egal was an dir nagt. All meine Freunde, seid euch gewiss, euch vermiss ich hier ganz schön schmerzlich. Was wir getan, wie wir gelacht, wie oft wir so manches Dummes gemacht. Ihr wart bei mir, ihr wart mir nah, ja, ihr wart immer für mich da. In solchen Stunden denk ich an all das, was wir getan, wie wir gelacht, wie wir füreinander alles getan. Welch gutes Team wir eigentlich waren. Und in solchen Stunden denk ich an all das, was wir getan, wie wir gelacht, wie wir füreinander alles getan. Welch gutes Team wir eigentlich waren. Wir eigentlich waren.